si belle, je fais ma métier d'un glas. Oh, oh, oh. Les vieux s'affirment qu'elle n'a rien d'autre, elle passe. Oh, oh, oh. Man sieht bei mir den Glas, die Welt noch grau in grau. Doch nach dem zehnten Glas, da wird die Himmel blau. Die Welt wird schöner mit jedem Glas. Prost, Prost, Prost. Doch nach dem zehnten Glas, da wird die Himmel blau. Die Welt wird schöner mit jedem Glas. Prost, Prost, Prost.